Erster Jahwe sprach zu Mose und Aaron. Er gab ihnen Regeln. Zweiter sagt den Israeliten, diese Tiere dürft ihr essen. Das sind alle Tiere auf der Erde. Dritten Tiere mit gespaltenen Hufen dürft ihr essen. Sie müssen auch wiederkäuen. Vierter das Kamel dürft ihr nicht essen. Es käut wieder, aber seine Hufe sind nicht ganz gespalten. Es ist unrein für euch. Fünfter den Klippdachs dürft ihr nicht essen. Er käut wieder, aber seine Hufe sind nicht gespalten. Er ist unrein für euch. Sechster den Hasen dürft ihr nicht essen. Er käut wieder, aber seine Hufe sind nicht gespalten. Er ist unrein für euch. Siebter das Schwein dürft ihr nicht essen. Es hat gespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder. Es ist unrein für euch. Achter ihr dürft ihr Fleisch nicht essen. Ihr dürft auch tote Tiere nicht anfassen. Sie sind unrein für euch. Neunter im Wasser dürft ihr diese Tiere essen, alle Tiere im Meer und in Flüssen. Sie müssen Flossen und Schuppen haben. Zehnten Tiere im Wasser ohne Flossen und Schuppen sind schlecht. Sie sind ein Greuel für euch. Elfter sie sind ein Greuel für euch. Ihr dürft ihr Fleisch nicht essen. Ihr müsst ihre toten Körper meiden. Zwölfter alle Wassertiere ohne Flossen und Schuppen sind ein Greuel für euch. Dreizehnter diese Vögel dürft ihr nicht essen. Sie sind schlecht, der Adler, der Bartgeier, der Geier. Vierzehnter auch die Weihe und alle Falkenarten sind schlecht. Fünfzehnter alle Rabenarten sind schlecht. Sechzehnter der Strauß, die Schwalbe, die Möwe und alle Habichtarten sind schlecht. Siebzehnter das Käuzchen, der Sturzpelikan und der Uhu sind schlecht. Achtzehnter die Eule, der Pelikan und der Erdgeier sind schlecht. Neunzehnter der Storch, alle Regenpfeiferarten, der Wiederhopf und die Fledermaus sind schlecht. Zwanzigster alle kleinen Tiere mit Flügeln, die auf vier Füßen gehen, sind ein Greuel. 21. Ihr dürft nur bestimmte geflügelte Tiere essen. Sie müssen zwei Beine zum Hüpfen haben. 22. Ihr dürft diese Heuschrecken essen, Zugheuschrecken, Solamheuschrecken, Schagollheuschrecken und Scharkabheuschrecken. 23. Alle anderen geflügelten Tiere mit vier Füßen sind ein Greuel für euch. 24. Diese Tiere machen euch unrein. Wer ein totes Tier anfasst, ist unrein bis zum Abend. 25. Wer ein totes Tier trägt, muss seine Kleider waschen. Er ist unrein bis zum Abend. 26. Tiere mit gespaltenen Hufen, die nicht wiederkäuen, sind unrein. Wer sie berührt, wird unrein. 27. Tiere mit Pfoten, die auf vier Füßen gehen, sind unrein. Wer ein totes Tier berührt, ist unrein bis zum Abend. 28. Wer ein totes Tier trägt, muss seine Kleider waschen. Er ist unrein bis zum Abend. Diese Tiere sind unrein. 29. Diese kleinen Tiere auf der Erde sind unrein, das Wiesel, die Maus und alle Eidechsenarten. 30. Auch die Anaka, der Koch, die Leta, der Schomet und die Tinschemet sind unrein. 31. Diese kleinen Tiere sind unrein. Wer ein totes Tier berührt, ist unrein bis zum Abend. 32. Fällt ein totes Tier auf etwas, wird es unrein. Das gilt für Holz, Kleidung, Fell oder Sack. Man muss es ins Wasser legen. Es bleibt unrein bis zum Abend, dann ist es wieder rein. 33. Fällt ein totes Tier in ein Tongefäß, wird alles darin unrein. Ihr müsst das Gefäß zerbrechen. 34. Essen mit Wasser wird unrein, wenn ein totes Tier darauf fällt. Auch jedes Getränk in einem Gefäß wird unrein. 35. Fällt ein totes Tier auf einen Ofen oder Herd, wird er unrein. Man muss ihn zerstören. Sie sind unrein für euch. 36. Quellen und Brunnen bleiben rein. Wer ein totes Tier berührt, wird unrein. 37. Fällt ein totes Tier auf Samen zum Säen, bleiben die Samen rein. 38. Kommt Wasser an die Samen und dann ein totes Tier darauf, sind sie unrein. 39. Stirbt ein Tier, das ihr essen dürft, wird der Berührer unrein. Er ist unrein bis zum Abend. 40. Wer totes Fleisch isst, muss Kleider waschen. Er ist unrein bis zum Abend. Wer totes Fleisch trägt, muss Kleider waschen. Er ist unrein bis zum Abend. 41. Alle kleinen Tiere auf der Erde sind ein Greuel. Ihr dürft sie nicht essen. 42. Tiere, die kriechen oder viele Füße haben, sind ein Greuel. Ihr dürft sie nicht essen. 43. Macht euch nicht unrein mit diesen Tieren. Esst sie nicht, damit ihr nicht unrein werdet. 44. Ich bin Jahwe, euer Gott. Seid heilig, denn ich bin heilig. Macht euch nicht unrein mit kleinen Tieren. 45. Ich bin Jahwe. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Ich bin euer Gott. Seid heilig, denn ich bin heilig. 46. Das sind die Regeln für Tiere. Für Tiere auf vier Füßen, für Vögel. Auch für Tiere im Wasser und auf der Erde. 47. So könnt ihr reine und unreine Tiere unterscheiden. Ihr wisst, welche Tiere ihr essen dürft und welche nicht.